Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute machen wir mal eine ganz ruhige Sendung. So mal richtig philosophisch, physikalisch, naturwissenschaftlich. Ein Rundumschlag und landen dann hoffentlich am Ende bei einem deutlichen Ja. Bevor ich zur Frage komme, vor 2500 Jahren haben die Griechen angefangen, sich zu überlegen, könnte man die Welt auch erklären ohne Götter? Gibt es die Möglichkeit, die Welt praktisch naturwissenschaftlich zu erklären? Der Beginn der Philosophie. Und in diesen Zeiten, da wurden die ersten Elemente entdeckt, nämlich vier Stück. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Die Physik heute definiert feste Körper, also Festkörper, dann Flüssigkeiten, Gase und, ja, was ist das Feuer? Beim Feuer handelt es sich offenbar, so seit ungefähr 50 Jahren in der Physik bekannt, um ein Plasma. Um ein Gas, das so heiß ist, dass die Atome sich auflösen in Ionen, in die positiv geladenen Ionen und die Elektronen. So weit, so gut. Zum Aufbau der Welt, so weit, so gut. Uns Menschen interessiert eigentlich seit 200 Jahren nur noch eines. Woher kriegen wir die Energie, um auf diesem Planeten einigermaßen angenehm zu leben? Seit ungefähr 50 Jahren ist ebenfalls bekannt, dass unsere Energieressourcen langsam aber sicher den Bach runtergehen. Wir verbrennen ja Kohle, Öl und Gas. Und wir sind deswegen seit ungefähr 50 Jahren auf der Suche nach neuen Energiequellen. Seit ungefähr 50 Jahren zerhacken wir große Atomkerne und gewinnen dabei Energie in den Atomkraftwerken. Aber es gibt noch eine andere Art, der Kernenergie nahe zu kommen und an die Kernenergie heranzukommen. Und die ist gar nicht so bekannt. Das ist nämlich die Fusion von Atomkernen. Brauchen wir die Kernfusion? Ist das eine neue oder eine Alternative zu unseren Energiequellen, die wir auf diesem Planeten schon benutzen? Wie geht Kernfusion und brauchen wir die wirklich? Brauchen wir Kernfusion? Natürlich brauchen wir Kernfusion. Denn Kernfusion ist die natürlichste Energiequelle, die es überhaupt im Kosmos gibt. Das, was Sie gerade machen, das, was ich gerade mache, das, was alle hier im Studio gerade machen, das, was überhaupt auf diesem Planeten passiert, ist nämlich Energie, die von der Kernfusion kommt. Woher kommt die? Klar, von der Sonne. Die Sonne ist ein Kernfusionsreaktor. Innen der Sonne kommen sich immer mal wieder Protonen, obwohl sie positiv geladen sind. Zwei Protonen kommen sich so nah, dass sie miteinander verschmelzen. Doch, von 10 hoch 18 Stößen, das ist eine unglaubliche Zahl, im Innern der Sonne gelingt es einem, zwei Protonen so nah zusammenzubringen, dass sie so nah zusammenkommen, dass Bindungsenergie dabei frei wird. Aus diesen beiden Protonen wird ein Deuteron und in einem weiteren Fusionsprozess, nämlich bis hin zum Helium, wird Gammastrahlung frei. Das, was wir alle jetzt hier gerade verarbeiten an Sonnenenergie, hat sich vor rund 200.000 Jahren aus dem Innern der Sonne aufgemacht, ist an der Oberfläche der Sonne erschienen und wird jetzt von uns verheizt. Also verbraucht, verdacht, verliebt, verlebt und vergessen und so weiter. Ja, doch. Also insofern brauchen wir natürlich Kernfusion. Kernfusion ist die Energiequelle der Sterne. Im Innern der Sterne, also im Innern der Sonne vor allen Dingen, das ist nämlich der größte Fusionsreaktor, den wir kennen, also zumindest von dem wir genau wissen, dass es ein Fusionsreaktor ist. Im Innern der Sonne herrschen Temperaturen von 15 Millionen Grad. Ja, die Dichte ist ungefähr 10-mal so hoch wie Blei, deswegen braucht das Gamma-Quant, was da im Innern bei der Fusion entsteht, auch so lange, um rauszukommen an die Oberfläche und dann als sichtbares Licht an der Oberfläche zu erscheinen und dann zu uns zu kommen. Und so weiter. Ja? Also 15 Millionen Grad im Innern der Sterne und eine wahnsinnig hohe Dichte. Ja, ist das jetzt ein Zustand, den wir auf der Erde irgendwie in die Tat umsetzen können? Ja? Ich meine, ein Gas, das so heiß ist, das ist ja kein Gas mehr, hatte ich ja eben schon gesagt. Das ist nämlich ein Plasma. Plasma kommt aus dem Griechischen und das heißt das Formbare. Naja, ob das so formbar ist, werden wir noch sehen im Laufe der Sendung. Also ein Plasma ist ein Gas, das aus positiv geladenen Ionen und den negativ dazwischendurch hin und her wuselnden Elektronen besteht. Ein Plasma mit 15 Millionen Grad ist praktisch vollständig ionisiert, also alle Atome haben ihre Elektronen verloren, also es gibt nur noch solche Teilchen. Und nun ja, geladene Teilchen, ist ja klar, geladene Teilchen haben was mit elektrischen Feldern zu tun, mit elektrischen Strömen zu tun, mit Magnetfeldern zu tun. Denn geladene Teilchen können sich nämlich nicht frei zu solchen Kräften bewegen. Solche Kräfte, elektromagnetische Kräfte, bewegen die Teilchen hin und her. Müssen wir gleich nochmal drauf kommen. Also kann man eine solche Höllenmaschine, wie sie im Innern der Sonne ist, auf unserem Planeten wo es ja längst nicht so heiß ist. Ja? Kann man das realisieren? Kann man es schaffen, den Fusionsprozess, den Kernfusionsprozess der Sonne, bei dem unglaublich viel Energie frei wird, nämlich Bindungsenergie, weil diese beiden Protonen so nah zusammenkommen, dass auf einmal eine neue Bindung zuschnappt, nämlich die starke Wechselwirkung zuschnappt und die elektrostatische Abstoßung dieser beiden positiven Ladungen überwindet. Diese Bindungsenergie, ja, das ist viermal so viel pro Kernbaustein, wie bei der Spaltung von Uran frei wird. Können wir es schaffen, diese Art von Energiequelle im Innern von den Atomkernen auf unserer Erde wirklich nutzbar zu machen? Der große Vorteil wäre nämlich, dass man dazu ja nur Wasserstoff braucht. Und Wasserstoff haben wir ja auf unserem Planeten genug, denn wir haben ja Wasser. Ja, jetzt muss man mal überlegen, also wie könnte man sich ein Plasma, wie kann man ein Plasma, also dieses heiße, ultraheiße Gas, wie kann man das auf der Erde eigentlich dazu kriegen, dass die Atomkerne miteinander verschmelzen? Das ist nicht einfach, aber seit 50 Jahren denkt man ernsthaft darüber nach und in der Zwischenzeit sind uns Schritte gelungen und in den nächsten 50 Jahren wird es uns auch gelingen. Das zunächst mal zur Perspektive. Was muss passieren? Ja, zunächst einmal muss ich Ihnen eines sagen. Es ist schon komisch, dass in der Sonne bei 15 Millionen Grad überhaupt Kerne miteinander verschmelzen. Das ist nämlich eigentlich viel zu kalt. Kernenergien, Kerntemperaturen sind nämlich viel höher. Ungefähr 6 bis 7 Mal höher. So 100 Millionen Grad muss man schon hinkriegen, damit also Atomkerne miteinander verschmelzen. Warum passiert das in der Sonne? Wieso funktioniert das in der Sonne? Naja, es gibt da so viele Protonen, dass auch etliche bei diesen niedrigen Temperaturen so schnell sind, dass sie zusammenstoßen. Deswegen ist aber die typische Zeitdauer auf der Sonne, damit so zwei Protonen miteinander stoßen, ist von der Gegend von Milliarden Jahren. Muss man sich mal überlegen. Milliarden Jahre auf der Sonne. Ja? Darauf können, so lange können wir natürlich nicht warten. Auf der Sonne funktioniert es deswegen, weil so viele Teilchen da sind. Wie kriegen wir das jetzt hin im Labor? Wir brauchen ein Gas, was mindestens 100 Millionen Grad heiß ist. Also ein Plasma mit 100 Millionen Grad. Allerdings brauchen wir nicht die hohe Dichte. Wir brauchen ein Gas, dessen Dichte ungefähr 250.000 Mal kleiner ist als die Dichte der Erdatmosphäre. In der Summe heißt das, wenn wir so ein Gas einschlössen, mit was werden wir gleich noch sehen, wenn wir so ein Gas einschlössen, ich mache schon mal die typische Handbewegung eines Plasmaphysikers, der sich mit Kernfusion beschäftigt, wenn wir so ein Gas einschlössen, dann hätten wir einen Unterdruck in diesem Gefäß. Aber was für ein Gefäß? Ich meine, was für ein Gefäß hält einer Temperatur von 100 Millionen Grad stand? Gar keines. Das muss man anders machen. Man muss das Plasma mit Hilfe besonderer Kräfte zusammenhalten. Und diese Kräfte sind elektromagnetische Kräfte. Und da gibt es also ein Konzept, vor 50 Jahren rund entwickelt worden, im Prinzip, ja, also auf die Frage, können wir die Kernfusion auf der Erde im Labor erzeugen, würde ich mit dem Radio Erivan antworten, im Prinzip ja, nämlich mit einem russischen Prinzip, mit dem Tokamak, ja, nämlich dem toroidalen Einschluss von Plasma. Da hat man also einen solchen Ring. Dieser Ring wird gebildet einerseits durch große Spulen, durch die ein Strom fließt. Diese Spulen erzeugen ein Magnetfeld. Gleichzeitig läuft ein Plasmastrom entlang einer solchen Achse. Und insgesamt entsteht eine toroidalnaya kamera magnitoi katushki, ein Tokamak. Ja, also ein großer Ring, in dem das Plasma festgehalten wird, weil die Teilchen ja sich senkrecht zu den Magnetfeldlinien gar nicht so gut bewegen können, wie parallel dazu. Das heißt, man fängt an, das Plasma in diesem Ding zu zünden, in diesem Ding festzuhalten. So. Jetzt haben wir natürlich nicht die Bedingungen, wie gesagt, auf der Sonne. Was können wir machen im Labor? Wir können Deuterium, das ist schweres Wasser, also Proton, Neutron, mit Tritium, das ist überschweres Wasser, also Proton, Neutron, Neutron, zusammen verschmelzen und dabei entsteht Helium. Das ist schon mal gut. Helium ist ein Alpha-Teilchen und dabei entsteht noch was, nämlich ein Neutron. Man kriegt nämlich die Wärme bei so einer Verschmelzungsreaktion natürlich durch so ein Magnetfeld nur raus, wenn man es mit dem Teilchen zu tun hat, das durch die Magnetfelder gar nicht gestört wird. Und das ist das elektrisch neutrale Neutron. So, dieses Neutron kann also praktisch an Umgebungsmaterial abgegeben werden und damit hätte man die freie Energie, die bei dieser Verschmelzung frei wird, ich sag's nochmal, viermal mehr pro Kernbaustein als bei der Zerschlagung von Uran, dieses freie Neutron kann man abführen, im Umgebungsmaterial die Bewegungsenergie praktisch verheizen, damit macht man Wasser heiß und der Rest, den wissen wir, wie das geht. Aber es kommt noch was dazu, wir haben ja diesen Heliumkern, dieser Heliumkern wird beschleunigt und der kann auch seine kinetische Energie, der führt dazu, dass das Plasma aufgeheizt wird. Auf diese Art und Weise erhält man das, was man eine Zündung nennt, im Prinzip, denn einen solchen Fusionsreaktor in die Tat umzusetzen, das wissen wir heute, müssen wir einen großen Reaktor bauen. Eine richtig große Anlage. Das geht nicht mit so einer kleinen Anlage, dass man das mal eben testet, so im Labor. So nach dem Motto, ja, wir bauen mal so einen kleinen Tokamak und dann gucken wir mal, ob die Fusionsraten. Denn wenn die Anlage nicht groß genug ist, dann ist der Abstand zwischen den Feldlinien, Magnetfeldlinien, sehen Sie es hier, ja, hier ist der Tokamak, ja, und der Wand, denn das Ganze muss ja von Spulen umgeben sein, der Abstand zwischen den Feldlinien und damit dem Plasma und der Wand, dieser Abstand muss groß genug sein. Wenn nämlich das Plasma erstmal auf die Wand kommt, dann ist alles vorbei. Dann ist natürlich unsere ganze Zündung zu Ende, dann gibt es keine Fusionsreaktion und nichts mehr. Ja? Also, um einen Fusionsreaktor in die Tat umzusetzen, der wirklich brennt, der richtig Kernfusionsenergie freisetzt, muss man eine riesengroße Anlage bauen. Und da sind wir noch dabei. Das sind Erkenntnisse, die wir erst langsam gewinnen konnten. Denn Sie wissen ja, Erfahrung ist das, was man hat oder was man glaubt zu haben, bevor man mehr davon erwirbt. Kernfusion ist eine Aktion, eine globale Aktion, die zwar national angefangen wurde. Da hat die frühere Sowjetunion dran gearbeitet, in Japan wurde dran gearbeitet, die Amerikaner haben dran gearbeitet, die Europäer haben dran gearbeitet. Aber in der Zwischenzeit konzentriert es sich mehr und mehr auf Europa, dass wir in Europa die einzigen sind, die so einen großen Fusionsreaktor tatsächlich bauen können. Denn in all den Jahren hat man einfach systematisch festgestellt, das ist ein wahnsinnig komplexes Problem, aber mit einem geradezu visionären Charakter. Die Vision liegt nämlich darin, dass wenn es uns gelänge, einen so großen Reaktor zu bauen und wir zeigen könnten, dass diese Fusionsprozesse tatsächlich im Labor, also in einem großen Experiment tatsächlich durchgeführt werden, was uns in gewissen Schritten ja schon längst gelungen ist, aber wenn wir einen Reaktor hätten, einen Versuchsreaktor, der brennt, dann hätten wir damit, wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen, alle Energieprobleme gelöst. Aber wir hätten eine Tür aufgemacht in ein völlig neues Zeitalter. Denn der große Vorteil der Kernfusion, bei all den Problemen, zu denen ich gleich noch kommen werde, ist, wir haben hier keine Brennstoffprobleme. Überhaupt keine. Und wir können damit Spitzenleistungen erzeugen. Damit meine ich keine technologischen Spitzenleistungen, sondern wirklich die Leistungen, die wir brauchen, um zum Beispiel industriellen Fortschritt zu gewährleisten. Das Problem, was wir bei der Kernfusion heute haben, ist erstens, wir brauchen eine große Anlage. Diese Anlage wird nicht billig und das in Zeiten der ewigen, wer finanziert das, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld. Zweitens, physikalisch gibt es das Problem, dass solche großen Magnetfeldstrukturen nicht stabil zu sein scheinen. Wir müssen jede Menge an Gehirnschmalz noch reinstecken, um das zu stabilisieren, aber es gibt wirklich gute Gründe, das weiter fortzuführen. Und momentan ist es leider Gottes so, dass die Kernfusion in der allgemeinen Kritik an Kernenergie mit so ein bisschen untergeht. Nicht? Also nach dem Motto, es kommt mir kein Atomkern in meinen Kaffee, wird sehr häufig das eine mit dem anderen verwechselt. Also Sie können ganz sicher sein, in Ihrem Kaffee ist genauso ein Atomkern drin wie überall. Kernfusion als kosmische Energiequelle ist nach meinem Dafürhalten auf jeden Fall eine ganz wichtige Alternative, die wir weiter betreiben müssen, wo wir weiter Geld reinstecken müssen. Denn wir werden eines Tages gefragt werden, wenn wir es nicht tun, warum habt ihr das nicht gemacht? Und Sie wissen ja, wer nichts weiß, muss alles glauben.